Erster wehe den Menschen. Sie planen nachts böse Dinge. Am Morgen tun sie das Zweite. Sie wollen Felder haben. Sie nehmen Häuser weg. Sie sind böse zu anderen Menschen. Dritter Gott sagt, ich plane jetzt auch etwas. Ihr könnt nicht weglaufen. Es wird schwer. Vierter, die Menschen singen ein trauriges Lied. Alles ist kaputt. Niemand gibt uns das Land zurück. Fünfter, darum bekommt ihr kein Land mehr. Ihr gehört nicht mehr zu Gottes Volk. Sechster, die Leute sagen, hört auf zu reden. Erzählt uns diese Dinge nicht. Siebter, das Volk Jakob redet falsch. Gott ist gut zu guten Menschen. Seine Worte helfen. Achter, aber mein Volk ist wie ein Feind. Ihr stehlt Kleidung von friedlichen Menschen. Neunter, ihr jagt die Frauen aus ihren Häusern. Ihr nehmt den Kindern alles weg. Zehnter, steht auf und geht weg. Alles ist schmutzig. Alles geht kaputt. Elfter, ein Lügner kommt zu euch. Er verspricht euch Wein. Diesen Mann mögt ihr. Zwölfter, Gott sagt, ich sammle das Volk Israel. Sie sind wie viele Schafe auf einer Wiese. Dreizehnter, ein Anführer geht vor ihnen her. Sie gehen durch das Tor. Gott führt sie.